But I'm

Techno aus der Schweiz steht international wirklich niemandem in irgendeinem Schritt hinten nach. Aber der coolste Techno aus der Schweiz, und das dort schon seit 2 Jahren so, kommt aus dem französischsprachigen Raum, sprich aus dem Deutschland und aus Genf. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Several Definition, ein riesengroßes Talent. Und sie dürfen seit einem Jahr am Durchstarten aus Genf, der Lee Fandowski. Plattenvertrag auf Bedrock Music, auf Kompakt. Und hier hat er einen Remix gemacht, und zwar für M83, ist der Lee Fandowski Remix mit By the Kiss.

You Es zeichnet sich ja schon ein paar Monate ab. Techno und Acid House dominieren zurzeit wieder die Clubs, Dancefloors und natürlich auch vor allem die grossen Festivals. Gut, im Vergleich zu früher noch ist der Techno, der heute an den Festivals läuft, doch um einiges feiner. Also wenn ich mich mag erinnere, so an 1992 und 1993, da hat es irgendwie bei 150 BPM geratscht. Heute hat es gelassene 128 und der Techno vermischt sich hemmungslos mit House-Sounds, stellenweise sogar noch ein bisschen trancy und ich finde es eine absolut geniale Mischung. Passend zum heutigen Thema natürlich 17 Sounds Sweet and Rough. Und da haben wir etwas, was definitiv ein bisschen rough ist. Und zwar DJ Tonio mit der Brave. We'll be right back. neue Tomezzo gehen wir jetzt in Richtung Space, und zwar mit Dalset. Haben wir da mal eine neue Scheibe produziert, und zwar beim John Double O Fleming auf Label Jaft Music. Mhm. Wo kriegst du genau am Wochenende solche Sound? Ich würde meinen, du gehst am besten morgens oben in die alte Kaserne. Da sind nämlich die beiden Schweizer Jungs, Walker und XV. Seles. Aber ich habe doch noch etwas anderes gefunden. Alternativ, wenn du zum Beispiel wirklich auf spektakuläre Melodic Techno respektive Neo-Trance stehst, dann kannst du morgen jetzt oben Mikrotrauma aus Deutschland reinziehen. Wo was genau passiert, das erfährst du. SRF Virus Mental X Club Selection. Also in Zürich, morgens oben in der alten Kaserne Rocco und XV Achilles. Im Hive bekommst du einen eher Tech-House-Sound, unter anderem von Route 8. Und wenn du morgen Mikrotrauma willst, gehen hören, und ich glaube, sie sind zum ersten oder zum zweiten Mal hier in der Schweiz. Es lohnt sich auf jeden Fall. Morgens oben in Luzern im Rockclub. Wirklich sensationell. Stehst du eher auf einen tiefen Techno-Sound, gehst du morgens oben am besten nach Basel ins Nordstern. Dort ist einmal vom DJ Sascha, eine DJ-Lady von seinem Label, und zwar La Fleur. Während im Hinterhof bekommst du eher einen Techno-Sound vom Erol Alkan. Diesen Sound, den kannst du in einer guten Stunde gratis downloaden, und zwar als mit Podcast auf srf.ch/mentlix und selbstverständlich auch auf iTunes. Hi, this is John Digley. You're listening to Virus Radio with Mental X. Netflix Electronic Dorf, SRF Virus, Onin Shake, Klassiker. Und da hat sich ja bekanntlich einiges angesammelt in den letzten 17 Jahren. Und weil der Malteser, der Deep Funk, zurzeit, naja, produktionstechnisch eher inaktiv ist, habe ich gefunden, spielen wir doch einen Klassiker von ihm, und zwar aus dem Jahr 2010. Das ist Deep Funk featuring Miriam Vaga mit Haldra. We'll be right back. spektakulär. Schweden-Techno in Progression. Joel Mull ist das mit der Purple Ultra Violet. Und Joel Mull aus Stockholm, da ist ein bisschen länger gegangen im Vergleich zu seinen Landsmännern. Und zwar zum Beispiel zum Adam Bayer oder auch Kari Leckerbusch. Die sind ja schon seit den 90er, seit den frühen 90er Jahren super erfolgreich. Da ist der Joel Mull allerdings wirklich noch so im Underground rumgetingelt. Und ich kann mich erinnern, also ich glaube 1996 habe ich irgendwo in einer Tiefgarage irgendwo in Zürich mal mit ihm zusammen gespielt. Hubertus oder so, das hat das geheißen. Ziemlich, ziemlich irre. Naja, gut. Auf der anderen Seite muss man sagen, 2008 war es, da hat er dann angefangen, sehr einen düsteren Track zu produzieren namens Begun The End Has. Und DJ Sascha hat den Track auf und ab gespielt. Dann ist auch relativ blitzartig mit der Karriere aufwärts gegangen. Inzwischen gehört der Joel Mull aus Stockholm so zu denen Brands in Sachen Techno-Music. Das ist seine neue EP auf Last Night on Earth. Das ist Joel Mull mit Purple Ultra Violet. 2017 wird Sweet and Rough. Das ist das Thema von der heutigen Episode Mentalix Electronic, gesehen hier auf SRF iVirus. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Freude machen und einen guten Start, vor allem ins Wochenende, ermöglichen. Der Podcast ist in einer guten Stunde online, und zwar auf iTunes und natürlich auch auf srf.ch/mentalix. So, habe ich es doch noch irgendwie gefunden. Playlist, da bekommst du alles spätestens ab Montag. Und mir würde es natürlich sehr freuen, wenn du am nächsten Freitag wieder einschaltest. Am nächsten Freitag ab der 7. bin ich wieder live für dich hinter der Turntable im Studio am Umschaken, dir zwischendurch irgendetwas aus der Welt zu erzählen und reise dann einfach mit. Und jetzt sage ich, komm gut durch die Nacht, genieß Wochenende und zieh dich vor allem schön warm an. Ciao, ciao.